Und diese Ausgabe des Concerto Barbarese steht ganz im Zeichen des 60. Geburtstags des Komponisten Ludger Hoffmann Engel. das polnische Radio- und TV-Sinfonieorchester Krakau unter der Leitung von Szymon Kawala mit der zweiten sinfonischen Arbeit von Ludger Hoffmann-Engel. Und der Komponist steht ganz im Mittelpunkt dieser Ausgabe des Concerto Bavarese. Denn am 21. August dieses Jahres wurde der Komponist, Pianist, Psychologe und Sozialarbeiter Ludger Hoffmann-Engel 60 Jahre alt. 1964 kam er in Bamberg zur Welt und wuchs in Erlangen auf, studierte Komposition bei Hans Ludwig Schilling am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg, danach Musikwissenschaft und Philosophie in Berlin, unter anderem bei Karl Dahlhaus. Und wir hören den Komponisten Ludger Hoffmann-Engel jetzt selbst am Klavier mit seiner Sonate Nummer 5. Thank you. Die Klaviersonate Nummer 5 von Ludger Hoffmann Engel und der Pianist saß selbst am Flügel. Wir hören ihn gleich nochmal, diesmal mit seiner Komposition Cyclone, 13 Miniaturen für Klavier. Thank you. Cyclone, 13 Miniaturen für Klavier von Ludger Hoffmann-Engel, gespielt vom Komponisten selbst. Ihm widmen wir diese Ausgabe des Concerto Bavarese zum 60. Geburtstag. Zwischen 1992 und 2015 lebte Hoffmann-Engel in Großbritannien. Er promovierte in Psychologie an der Keele University und arbeitete als Wissenschaftler sowie als Sozialarbeiter mit sozial benachteiligten Familien im Londoner Stadtbezirk Croydon. Dort gründete er die Komponistengruppe Chameleon Group of Composers, die sich zusammengeschlossen hat, um sich dem eingehenden Einfluss der Musikindustrie zu widersetzen. 2015 zog Ludger Hoffmann-Engel dann nach Krakau. Dort arbeitet er mit Firmen wie IBM und Google an KI-Projekten. Nun ein weiteres Werk von Ludger Hoffmann-Engel, sein Abstract Number One für Viola, Fagott und Cembalo, interpretiert von Sebastian Rocholl, Wolfgang Pressler und Ralf Waldner. Thank you. Thank you. Thank you. Sebastian Rochol, Viola, Wolfgang Pessler, Fagott und Ralf Waldner am Cembalo mit dem Abstract One für Viola, Fagott und Cembalo von Ludger Hoffmann Engel. Ihm war der erste Teil des heutigen Concerto Bavareses zum 60. Geburtstag gewidmet. Weiter geht's mit Musik des 1949 geborenen Walter Zimmermann. As I was walking, I came upon chance für Tenorsaxophon, Klavier und Perkussion mit dem Trio a Canto. Thank you. Thank you. Thank you. Markus Weiß Tenorsaxophon, Nicholas Hodges Klavier und Christian Dierstein Perkussion mit dem Stück As I Was Walking, I Came Upon Chance von Walter Zimmermann. Nun drei Prelüds von Andras Homary. Am Klavier sitzt Markus Bellheim. Thank you. Sad Echoes, Teramoto und zuletzt Mandolin. So die Titel dieser drei Präludes aus den 24 Präludes für Klavier von Androsch Homory, interpretiert am Klavier von Markus Bellheim. Jetzt noch Musik von Georg Haider, sein Scherzo Funebre für zwei Violinen, Viola und Violoncello. Es spielt das Quatuor Busini mit Clemens Merkel und Nadia Francavilla Violine, Stephanie Busini Viola und Isabelle Busini Violoncello. Thank you. Thank you. Musik von Georg Haider, sein Scherzo Funèbre für Streichquartett, gespielt vom Quatuor Busigny mit Clemens Merkel und Nadia Franca-Villa Violine, Stephanie Busigny Viola und am Cello Isabelle Busigny.